Erstes Buch. Song of an American Sailor. Now stop that crying, honey dear. The Jackson Square remains still here in sunny New Orleans, in lovely Louisiana. She thinks me buried in the sea. No longer does she wait for me in sunny New Orleans, in lovely Louisiana. The death ship is it I am in. All I have lost, nothing to win. So far off sunny New Orleans. So far off lovely Louisiana. Lied eines amerikanischen Seemanns. Mädel, heul doch nicht so sehr. Wart auf mich am Jackson Square, im sonnigen New Orleans, im schönen Louisiana. Mein Mädel glaubt, ich lieg im Meer. Sie steht nicht mehr am Jackson Square, im sonnigen New Orleans, im schönen Louisiana. Doch ich lieg nicht an einem Riff. Ich fahre auf dem Totenschiff, so fern vom sonnigen New Orleans, so fern vom schönen Louisiana. 1. Wir hatten eine volle Schiffsladung Baumwolle von New Orleans rübergebracht nach Antwerpen mit der SS Tuscaloosa. Sie war ein feines Schiff. Verflucht nochmal, das ist wahr. First-rate Steamer made in USA. Heimathafen New Orleans. Oh, du sonniges, lachendes New Orleans. So ungleich den nüchternen Städten der vereisten Puritaner und verkalkten Cartoon-Händler des Nordens. Und was für herrliche Quartiere für die Mannschaft. Endlich einmal ein Schiffbauer, der den revolutionären Gedanken gehabt hatte, dass die Mannschaft auch Menschen seien und nicht nur Hände. Alles sauber und nett. Bad und viel saubere Wäsche und alles moskitodicht. Die Kost war gut und reichlich. Und es gab stets saubere Teller und geputzte Messer, Gabeln und Löffel. Da waren schwarze Boys, die nichts anderes zu tun hatten, als die Quartiere sauber zu halten, damit die Mannschaft gesund bliebe und bei guter Laune. Die Kompanie hatte endlich entdeckt, dass sich eine gut gelaunte Mannschaft besser bezahlt macht als eine verlotterte. Zweiter Offizier? No, Sir. Ich war nicht zweiter Offizier auf diesem Eimer. Ich war einfacher Deckarbeiter. Ganz schlichter Arbeiter. Sehen Sie, Herr, Matrosen gibt es ja kaum noch. Werden auch gar nicht mehr verlangt. So ein modernes Frachtschiff ist gar kein eigentliches Schiff mehr. Es ist eine schwimmende Maschine. Und dass eine Maschine Matrosen zur Bedienung braucht, glauben Sie ja gewiss selbst nicht, auch wenn Sie sonst nichts von Schiffen verstehen sollten. Arbeiter braucht diese Maschine und Ingenieure. Sogar der Skipper, der Kapitän, ist heute nur noch ein Ingenieur. Und selbst der AB, der am Ruder steht und noch am längsten als Matrose angesehen werden konnte, ist heute nur noch ein Maschinist. Nichts weiter. Er hat nur die Hebel auszulösen, die der Rudermaschine die Drehungsrichtung angeben. Die Romantik der Seegeschichten ist längst vorbei. Ich bin auch der Meinung, dass solche Romantik nie bestanden hat. Nicht auf Segelschiffen und nicht auf der See. Diese Romantik bestand lediglich in der Fantasie der Schreiber jener Seegeschichten. Jene verlogenen Seegeschichten haben manchen braven Jungen hinweggelockt zu einem Leben und zu einer Umgebung, wo er körperlich und seelisch zugrunde gehen musste, weil er nichts sonst dafür mitbrachte als seinen Kinderglauben an die Ehrlichkeit und an die Wahrheitsliebe der Geschichtenschreiber. Möglich, dass für Kapitäne und Steuerleute eine Romantik einmal bestanden hat. Für die Mannschaft nie. Die Romantik der Mannschaft ist immer nur gewesen, unmenschlich harte Arbeit und eine tierische Behandlung. Kapitäne und Steuerleute erscheinen in Opern, Romanen und Balladen. Das Hohelied des Helden, der die Arbeit tut, ist nie gesungen worden. Dieses Hohelied wäre auch zu brutal gewesen, um das Entzücken derer wachzurufen, die das Lied gesungen haben wollten. Yes, Sir. Ich war nur eben gerade schlichter Deckarbeiter. Das war alles. Musste alle Arbeit machen, die vorkam. Ganz ehrlich gesagt, ich war nur ein Anstreicher. Die Maschine läuft von selbst. Und da die Arbeiter beschäftigt werden müssen und andere Arbeit nur in Ausnahmefällen vorkommt, wenn nicht Laderäume gereinigt werden sollen oder etwas repariert werden muss, So wird eben immer angestrichen. Von morgens bis abends. Und das hört nie auf. Da ist immer etwas, was angestrichen werden muss. Eines Tages wundert man sich dann ganz ernsthaft über dieses ewig währende Anstreichen. Und man kommt ganz nüchtern zu der Auffassung, dass alle übrigen Menschen, die nicht zur See fahren, nichts anderes tun, als Farbe anzufertigen. Dann empfindet man eine tiefe Dankbarkeit gegen diese Menschen, weil, wenn sie sich eines Tages weigerten, noch weiter Farbe zu machen, der Deckarbeiter nicht wüsste, was er nun tun soll. Und der Offizier, unter dessen Kommando die Deckarbeiter stehen, in Verzweiflung geriete, weil er nicht wüsste, was er nun den Deckhands kommandieren soll. Sie können doch ihr Geld nicht umsonst bekommen. No, Sir. Der Lohn war ja nicht gerade hoch. Das könnte ich nicht behaupten. Aber wenn ich 25 Jahre lang keinen Cent ausgebe, jede Monatsheuer sorgfältig auf die andere legte, während der ganzen Zeit nie ohne Arbeit wäre, dann könnte ich nach Ablauf jener 25 Jahre unermüdlichen Arbeitens und Sparens mich zwar nicht zur Ruhe setzen, könnte aber nach weiteren 25 Jahren Arbeitens und Sparens mich mit einigem Stolz zur untersten Schicht der Mittelklasse zählen. Zu jener Schicht, die sagen darf, Gott sei gelobt, ich habe einen kleinen Notpfennig auf die Seite gelegt für Regentage. Und da diese Volksschicht jene gepriesene Schicht ist, die den Staat in seinen Fundamenten erhält, so würde ich dann ein wertvolles Mitglied der menschlichen Gesellschaft genannt werden können. Dieses Ziel erreichen zu können, ist 50 Jahre Sparens und Arbeitens wert. Das Jenseits hat man sich dann gesichert und das Diesseits für andere. Ich machte mir nichts daraus, mir die Stadt anzusehen. Ich mag Antwerpen nicht leiden. Da treiben sich so viele Huren, schlechte Seeleute und ähnliche Elemente herum. Yes, Sir. Aber die Dinge im Leben spielen sich nicht so einfach ab. Sie nehmen nur selten Rücksicht auf das, was man leiden mag und was nicht. Es sind nicht die Felsen, die den Lauf und den Charakter der Welt bestimmen, sondern die kleinen Steinchen und Körnchen. Wir konnten keine Ladung bekommen und sollten darum in Ballast heimgehen. Die ganze Mannschaft war in die Stadt gegangen am letzten Abend vor der Heimfahrt. Ich war völlig allein im Forecastle. Des Lesens war ich müde, des Schlafens war ich müde, und ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Um 12 war Feierabend gemacht worden, weil dann bereits die Wachen für die Fahrt verteilt wurden. Das war auch der Grund, warum alle in die Stadt gegangen waren, um noch einen scharfen Kleinen mitzunehmen, den wir zu Hause nicht haben konnten. Bald lief ich zur Reling, um ins Wasser zu spucken, bald wieder lief ich in die Quartiere. Von dem ewigen Anstarren der leeren Quartiere und dem ewigen Herunterglotzen auf die langweiligen Hafenanlagen, Speicher, Stapelhäuser, auf die öden Kontorlöcher mit ihren trüben Fenstern, hinter denen man nichts sah als Brieforder und Haufen von beschriebenen Geschäftspapieren und Frachtbriefen, wurde mir ganz erbärmlich zumute. Es war so unsagbar trostlos. Es ging auf den Abend zu, und es war kaum eine Menschenseele in diesem Teil des Hafens zu sehen. Es überkam mich eine ganz gewöhnliche Sehnsucht nach dem Gefühl, festen Boden, Erde unter meinen Füßen zu haben. Eine Sehnsucht nach einer Straße und nach Menschen, die schwatzend durch die Straße schlendern. Das war es. Ich wollte eine Straße sehen. Just eine Straße. Nichts weiter. Eine Straße, die nicht von Wasser umgeben ist. Eine Straße, die nicht schwankt, die ganz fest steht. Ich wollte meinen Augen ein kleines Geschenk machen, ihnen den Anblick einer Straße gönnen. »Da hätten Sie früher kommen sollen«, sagte der Offizier. »Ich gebe jetzt kein Geld heraus.« »Ich brauche aber unbedingt $20 Vorschuss.« 5 können Sie haben, nicht einen Cent mehr.« »Mit einem Fünfer kann ich gar nichts anfangen. Ich muss 20 haben, sonst bin ich morgen krank. Wer soll denn dann vielleicht die Galley anstreichen?« Vielleicht wissen Sie das. Ich muss 20 haben. 10. Aber das ist nun mein letztes Wort. 10 oder überhaupt nichts. Ich bin gar nicht verpflichtet, Ihnen auch nur einen Nickel zu geben. Nicht meine Sache. Gut, geben Sie 10. Das ist zwar ein ganz gemeiner Geiz, der hier an mir verübt wird, aber wir müssen uns ja alles gefallen lassen. Das ist man nun schon gewöhnt. Unterschreiben Sie die Quittung. Wir werden es morgen in die Listen übertragen. Dazu habe ich jetzt keine Lust. Da hatte ich meinen Zehner. Ich wollte ja überhaupt nur 10 haben. Hätte ich aber gesagt 10, so würde er auf keinen Fall mehr als 5 gegeben haben. Und mehr als 10 konnte ich nicht gebrauchen, weil ich nicht mehr ausgeben wollte. Denn was man einmal in der Tasche hat, kehrt nicht mehr heim, wenn man erst in die Stadt geht. Betrinken Sie sich nicht. Das ist hier ein ganz böser Platz, sagte der Offizier, als er die Quittung an sich nahm. Das war eine unerhörte Beleidigung. Der Skipper, die Offiziere und die Ingenieure betranken sich 2-mal des Tages, solange wir nun schon hier lagen, aber mir wird gepredigt, mich nicht zu betrinken? Ich dachte gar nicht daran. Warum auch? Es ist so dumm und so unvernünftig. Nein, gab ich zur Antwort, ich nehme niemals einen Tropfen von diesem Gift. Ich weiß, was ich meinem Lande selbst in der Fremde schuldig bin. Yes, Sir, ich bin Abstinenzler, knochentrocken. Können sich drauf verlassen, das bin ich. Schwöre, Hand aufs Herz. Raus war ich und runter vom Eimer. 2. Es war eine lange, wunderschöne Sommerdämmerung. Ich schluchzte zufrieden mit der Welt durch die Straßen und konnte mir nicht denken, dass irgendjemand auf der Welt sei, dem diese Welt nicht gefallen möchte. Ich sah mir die Schaufenster an und ich sah mir die Leute an, denen ich begegnete. Hübsche Mädels, verflucht nochmal, alles was recht ist. Manche freilich beachteten mich gar nicht, die aber, die mich anlachten, waren gerade die hübschesten. Und wie nett sie lachen konnten. Dann kam ich zu einem Hause, dessen Front herrlich vergoldet war. Es sah so lustig aus, das ganze Haus und die Vergoldung. Die Türen waren weit offen und sagten, »Komm nur rein, Freund, gerade für eine kleine Weile. Setz dich, mach dir's bequem und vergiss deine Sorgen.« Ich hatte überhaupt keine Sorgen, aber es war doch drollig, dass jemand zu einem sagte, man möge die Sorgen vergessen. Das war so lieb. Und drinnen, in dem Hause, da waren schon eine ganze Menge Leute. Und die waren alle so lustig, hatten ihre Sorgen vergessen, sangen und lachten. Und da war so eine vergnügte Musik. Nur um zu sehen, ob das Haus drinnen ebenso vergoldet sei wie draußen, ging ich hinein und setzte mich auf einen Stuhl. Sofort kam ein Bursche, lachte mich an und setzte mir eine Flasche und ein Glas gerade vor die Nase. Man musste es mir wohl an der Nasenspitze ansehen, denn er sagte sofort in Englisch, »Bedienen Sie sich, mon ami, und seien Sie vergnügt wie alle die übrigen hier.« Nur fröhliche Gesichter rundherum, und wochenlang hat man nichts weiter vor Augen gehabt als Wasser und stinkende Farbe. Und so war ich halt vergnügt, und von jenem Augenblick an konnte ich mich auf nichts Bestimmtes mehr besinnen. Ich tadle nicht jenen freundlichen Burschen, wohl aber die öden Predigten, die uns so schwach gegenüber Versuchungen machen. Predigten machen immer schwach, weil es einem in der Natur liegt, ihnen nicht zu folgen. Die ganze Zeit hindurch war ein ganz drolliger Nebel immer um mich herum, und spät in der Nacht fand ich mich in dem Zimmer eines hübschen, lachenden Mädchens. Endlich sagte ich zu ihr, »Well, Mademoiselle, wie spät haben wir es denn?« »Oh«, sagte sie mit ihrem hübschen Lachen, »du hübscher Junge.« »Yes, Gentleman, ganz gewiss, das sagte die Mademoiselle zu mir. Hübscher Junge, oh, du hübscher Junge«, sagte sie. »Nun sei kein Spaßverderber, sei ein Kavalier, lass eine zarte junge Dame nicht allein um Mitternacht. Da könnten vielleicht Einbrecher in der Nähe sein, und ich bin so schrecklich furchtsam, die Einbrecher könnten mich vielleicht gar ermorden.« »Na, ich kenne doch die Pflicht eines rotblütigen amerikanischen Jungen unter solchen Umständen, wenn er ersucht wird, einer hilflosen, schwachen Dame beizustehen. Von meinem ersten Atemzuge an ist mir gepredigt worden, benimm dich anständig in Gegenwart von Damen. Und wenn dich eine Dame um etwas bittet, dann hast du zu flitzen und es zu tun, selbst wenn es dich das Leben kosten sollte.« »Gut, am Morgen sehr früh«, sauste ich raus zum Hafen. Aber da war keine Tuscaloosa zu sehen. Der Platz, wo sie gelegen hatte, war leer. Sie war heimgegangen nach dem sonnigen New Orleans, heimgegangen, ohne mich mitzunehmen. Ich habe Kinder gesehen, die sich verlaufen hatten und denen die Mutter abhanden gekommen war. Ich habe Leute gesehen, denen ihr Häuschen abgebrannt oder von Wasserfluten fortgeschwemmt war. Und ich habe Tiere gesehen, denen ihr Gefährte abgeschossen oder weggefangen war. Das alles war sehr traurig. Aber das Traurigste aller Dinge ist ein Seemann in fremdem Lande, dem soeben sein Schiff fortgefahren ist, ohne ihn mitzunehmen. Der Seemann, der zurückgeblieben ist. Der Seemann, der übrig geblieben ist. Es ist nicht das fremde Land, das seine Seele bedrückt und das ihn weinen macht, wie ein kleines Kind. Er ist fremde Länder gewöhnt. Er ist oft freiwillig zurückgeblieben und hat abgemustert aus Gründen irgendwelcher Art. Da fühlt er sich nicht traurig oder bedrückt. Aber wenn das Schiff, das seine Heimat ist, wegfährt, ohne ihn mitzunehmen, dann kommt zu dem Gefühl der Heimatlosigkeit das tötende Gefühl des Überflüssigseins. Das Schiff hat nicht auf ihn gewartet. Es kann ohne ihn fertig werden. Es braucht ihn nicht. Ein alter Nagel, der irgendwo herausfällt und zurückbleibt, kann dem Schiff zum Verhängnis werden. Der Seemann, der sich gestern noch so wichtig dünkte für das Wohl und für das Wandern des Schiffes, ist heute weniger wert als jener alte Nagel. Der Nagel könnte nicht entbehrt werden. Der Seemann, der Übriggebliebene, wird nicht vermisst. Die Kompanie spart seinen Lohn. Ein Seemann ohne Schiff, ein Seemann, der nicht zu einem Schiff gehört, ist weniger als der Dreck auf der Gasse. Er gehört nirgends hin. Niemand will etwas mit ihm zu tun haben. Wenn er jetzt da ins Meer springt und ersäuft wie eine Katze, niemand vermisst ihn. Niemand wird nach ihm suchen. Ein Unbekannter, offenbar ein Seemann. Das ist alles, was von ihm gesagt wird. Das ist ja recht lieblich, dachte ich. Und jener Welle des Verzagtseins gab ich rasch ordentlich eins auf den Kamm, sodass sie sich davonmachte. Mache das Beste aus dem Schlechten, und das Schlechte verschwindet im Augenblick. Gosh, schied den ollen Eimer. Da sind andere Schiffe in der Welt. Die Ozeane sind ja so groß und so weit. Kommt ein anderes, ein besseres. Wie viel Schiffe gibt es auf der Welt? Sicher eine 500.000. Davon wird doch eines einmal einen Deckarbeiter gebrauchen können. Und Antwerpen ist ein großer Hafen. Da kommen sicher alle diese 500.000 Schiffe einmal her, irgendwann und irgendeinmal sicher. Man muss nur Geduld haben. Ich kann doch nicht erwarten, dass gleich da drüben schon so ein Kasten liegt und der Kapitän in Todesangst schreit: »Herr Deckarbeiter, kommen Sie schnell rauf zu mir! Ich brauche einen Deckarbeiter! Gehen Sie nicht zum Nachbarn! Ich flehe Sie an!« So sehr kümmerte ich mich auch wahrhaftig nicht um die treulose Tuscaloosa. Wer hätte das von diesem schönen Weibsbild gedacht? Aber so sind sie, alle, alle. Und sie hatte so saubere Quartiere und ein so gutes Essen. Jetzt haben sie gerade Breakfast, diese verfluchten Halunken, und essen meine Portion Ham and Eggs mit. Wenn sie wenigstens noch der Slim kriegen wollte, denn diesem Hund von einem Bob gönne ich sie nicht. Aber der wird ja gleich der Erste sein, der meine Sachen durchstöbert und sich das Beste heraussucht, ehe sie abgeschlossen werden. Diese Banditen werden die Sachen überhaupt nicht abschließen lassen. Sie werden sie glatt unter sich verteilen und sagen, ich hätte nichts gehabt, diese Banditen, diese Niederträchtigen. Dem Slim ist ja auch nicht zu trauen. Er stahl mir so schon immer die Toilettenseife, weil er sich mit der Kernseife nicht waschen wollte, dieser geschniegelte Broadway-Hengst. Yes, Sir, das machte der Slim. Sie hätten das nicht von ihm geglaubt, wenn Sie ihn gesehen hätten. Wahrhaftig nicht. So sehr kümmerte ich mich nicht um den davongelaufenen Kasten. Aber was mich ernsthaft bekümmerte, war, ich hatte nicht einen roten Cent in meiner Tasche. Jenes hübsche Mädchen erzählte mir in der Nacht, dass ihre so herzinnig geliebte Mutter schwer krank sei und sie hätte kein Geld, um Arznei und kräftiges Essen zu kaufen. Ich wollte für den Tod der Mutter nicht verantwortlich sein, deshalb gab ich dem hübschen Mädchen alles Geld, das ich bei mir trug. Ich wurde reichlich belohnt durch die 1000 beglückten Danksagungen des Mädchens. Gibt es irgendetwas in der Welt, das beglückender wäre als die 1000 Danksagungen eines hübschen Mädchens, dessen geliebte Mutter man soeben vom Tode errettet hat? No, Sir. 3. Ich setzte mich auf eine große Kiste, die da lag, und folgte der Tuscaloosa auf ihrem Wege über das Meer. Ich hoffte und wünschte, dass sie auf einen Felsen aufrennen möchte und so gezwungen wäre, zurückzukommen oder wenigstens die Mannschaft auszuboten und zurückzuschicken. Aber sie ging den Felsenriffen schön aus dem Wege, denn ich sah sie nicht zurückkommen. Jedenfalls wünschte ich ihr von Herzen alle Unglücksfälle und Schiffbrüche, die einem Schiffe nur begegnen können. Was ich mir aber am deutlichsten ausmalte, das war, dass sie Seeräubern in die Hände fiele, die das ganze Schiff von oben bis unten ausplündern und dem Biest Bob die ganzen Sachen wieder abnehmen würden, die er sich ja nun inzwischen wohl angeeignet haben wird, und dass sie ihm eins so mächtig auf seine grinsende Fratze hauten, dass ihm sein Grinsen und Sticheln für sein ganzes Leben verginge. Gerade als ich mich anschickte, ein wenig einzudröseln und von jenem hübschen Mädchen zu träumen, klopfte mir jemand auf die Schulter und weckte mich auf. Er begann sofort so rasend schnell auf mich einzureden, dass mir ganz schwindelig wurde. Ich wurde wütend und sagte ärgerlich: »Oh, Rats, lassen Sie mich in Ruhe! Ich mag Ihr Gequassel nicht! Außerdem verstehe ich nicht ein einziges Wort von Ihrem Geklatter! Scheren Sie sich zum Teufel!« »Sie sind Engländer, nicht wahr?« fragte er nun in Englisch. »No, Yank.« »Aha, also Amerikaner.« »Yes, und nun lassen Sie mich ungeschoren und machen Sie, dass Sie fortkommen. Ich will mit Ihnen nichts zu tun haben.« »Aber ich mit Ihnen. Ich bin von der Polizei.« »Da haben Sie aber Glück, lieber Freund. Guter Posten«, sagte ich darauf. »Was ist denn los? Geht's Ihnen dreckig oder was haben Sie sonst für Sorgen?« »Seemann?« fragte er weiter. »Yes, old man. Haben Sie vielleicht einen Posten für mich?« »Von welchem Schiff?« »Tuscaloosa. Von New Orleans. Ist rausgegangen um 3 Uhr morgens.« »Ich brauche Sie nicht, damit mir das erzählt wird. Dieser Witz ist schon sehr alt und stinkt bereits straßenweit.« »Wo haben Sie Ihre Papiere?« »Was für Papiere?« »Ihre Seemannskarte.« »Ei, Schokoladencreme mit Apfelsauce. Meine Seemannskarte. Die steckte in meiner Jacke, und die Jacke war in meinem Kleidersack, und mein Kleidersack lag mollig unter meiner Bank in der Tuscaloosa. Und die Tuscaloosa war, ja, wo konnte sie jetzt sein? Wenn ich nur wüsste, was sie heute für Breakfast bekommen haben. Den Speck hat der Schwarze sicher wieder anbrennen lassen. Na, ich will ihm mal etwas erzählen, wenn ich die Galley streichen komme. Ihre Seemannskarte. Verstehen doch, was ich meine. Meine Seemannskarte. Wenn Sie die meinen sollten, nämlich meine Seemannskarte, da muss ich Ihnen doch die Wahrheit gestehen. Ich habe keine Seemannskarte. Keine Seemannskarte? Das hätte man hören müssen, in welch einem entgeisterten Ton er das sagte. Ungefähr so, als ob er sagen wollte: »Was, Sie glauben nicht, dass es mehr Wasser gibt?« Ihm war das unfassbar, dass ich keine Seemannskarte hatte. Er fragte es zum dritten Male. Aber während er es diesmal fragte, offenbar rein mechanisch, hatte er sich von seinem Erstaunen erholt und fügte hinzu: »Keine anderen Papiere? Pass oder Identitätskarte oder etwas Ähnliches?« »Nein.« Ich durchsuchte meine Taschen emsig, obgleich ich genau wusste, dass ich nicht einmal einen leeren Briefumschlag mit meinem Namen bei mir hatte. »Kommen Sie mit mir«, sagte darauf der Mann. »Wohin kommen?«, fragte ich, denn ich wollte doch wissen, was der Mann vorhat und auf welches Schiff er mich verschleppen will. »Auf ein Kontrabandboot gehe ich nicht. Das kann ich ihm schon jetzt vorher erzählen. Da kriegen mich keine 10 Pferde mehr rauf.« »Wohin? Das werden Sie gleich sehen.« Dass der Mann besonders freundlich gewesen wäre, hätte ich nicht behaupten können. Aber die Heuerbarse sind ja nur dann schiedfreundlich, wenn sie für einen Kasten durchaus niemand kriegen können. Das also schien hier ein ganz wackeres Bötchen zu sein, auf das er mich bringen wollte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder auf einen Eimer kommen würde. Glück muss man haben und nur nicht immer gleich verzagen. Endlich landeten wir. Wo? Richtig geraten, Sir. In der Polizeistation.